Die Realität sieht jedoch verworrener aus, mit unerfreulichen Auswirkungen. Denn das Firmengeflecht unter dem Dach der DB AG ist so verworren und tief gestaffelt, dass selbst der Bund als Eigentümer der DB AG sein Unternehmen faktisch nicht mehr regieren kann. Dem Bund gehört zwar die Bahn, aber er hat keine wirksame Kontrolle mehr über weite Bereiche des DB-Konzerns. Damit ist die Konzernstruktur auch zum politischen Problem geworden, weil sich die Bahn damit der demokratischen Kontrolle entzieht. Egal, wen wir wählen, egal, wer im Verkehrsministerium den Ton angibt, weite Teile der Bahn machen einfach ihr Ding. Ein Beispiel. 1996, also vor fast 30 Jahren, schloss die Bundesrepublik Deutschland mit der Schweiz den Staatsvertrag von Lugano. Er regelt, in welcher Form sich Deutschland an einem Großprojekt der Schweizer Verkehrsplanung namens NEAT beteiligen soll. Mit dieser neuen Eisenbahn-Alpentransversale wollten die Eidgenossen den Schwerverkehr in den Schweizer Alpen zu einem großen Teil von der Straße auf die Schiene verlagern und dafür unter anderem neue Eisenbahntunnel durch verschiedene Berge bauen. Damit diese neuen Gleise auch tatsächlich Verkehr, insbesondere Güterverkehr, auf der europäischen Nord-Süd-Achse anziehen, brauchen sie aber sogenannte Zulaufstrecken aus Deutschland. Isolierte Gleise in der Schweiz bringen wenig, wenn es für Züge aus Deutschland schwierig ist, diese Gleise zu erreichen. Deutschland verpflichtete sich daher, in dem Vertrag die für den Verkehr Richtung Schweiz wichtigen Schienenwege auszubauen und zu verstärken. Die Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich etwa sollte aufgerüstet werden und die knapp 200 Kilometer lange Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel, so die Zusage der deutschen Regierung anno 1996, sollte als nördliche Hauptzulaufstrecke für die neuen Schweizer Tunnel auf 4 Spuren erweitert werden. Bundestag und Bundesrat verabschiedeten dafür sogar ein Gesetz, weil Staatsverträge nach unserem Grundgesetz wie ein normales Gesetz beschlossen werden müssen. Geplantes Ende der Arbeiten auf deutscher Seite 2020. Die Schweizer bohrten daraufhin in Rekordzeit und ohne nennenswerte Zwischenfälle ihre neue Tunnelröhre durch den St. Gotthard und waren zum veranschlagten Zeitpunkt fertig. Wer aber davon ausging, auf deutscher Seite werde die immerhin komplett staatseigene Deutsche Bahn AG ebenfalls zeitnah die Arbeiten aufnehmen, um den gesetzgewordenen Vertrag zu erfüllen, wurde enttäuscht. Die Deutschen kamen bisher kaum voran. Frühestens 2042 könne man fertig sein, ließ man die Vertragspartner in der Schweiz wissen. Eine Verspätung von 22 Jahren. Das ist selbst im Bahnuniversum keine Kleinigkeit. Inzwischen hat Deutschland mit der Schweiz eine Nachfolgevereinbarung unterschrieben, die an die Stelle des Staatsvertrags tritt. Die Vereinbarung sei aber voller unverbindlicher Absichtserklärungen, kritisierte der Vorstandsvorsitzende des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen, NEE, Ludolf Kerkeling. Heißt, wir schauen mal, was wir tun können. Die Schweizer haben unterdessen umgeplant und erschließen sich andere Zufahrtswege über Frankreich. Mehr deutsche Güter runter vom LKW, rauf auf die Schiene? Ja, wichtiges Ziel. Aber dauert noch. Jedenfalls hierzulande. Was läuft in der Wirtschaftsnation Deutschland schief, dass das Land Verträge in einem so wichtigen Bereich nicht einhalten kann? Ein Teil der Antwort ist das, was wir bereits angedeutet haben. Die Deutsche Bahn AG gehört zwar zu 100% der Bundesrepublik, sie ist jedoch faktisch nicht mehr zu regieren und durch die Verkehrspolitik des Bundes immer weniger steuerbar. Warum selbst der Bund die Bahn kaum noch steuern kann? Um zu verstehen, wie die Konzernstruktur der Deutschen Bahn AG verhindert, dass ihre Eigentümerin, die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Verkehrsministerium, sie wirksam kontrollieren und steuern kann, müssen wir uns noch tiefer in die Verästelungen hineinbohren. Wenn wir sagen, die Bahn gehört dem Bund, ist das im Alltagsverständnis richtig, aber juristisch nicht präzise. Streng genommen gehört dem Bund nämlich nur die Konzernmutter namens Deutsche Bahn AG. Die 5 Tochterunternehmen der DB AG gehören hingegen nicht dem Bund, sondern eben der DB AG. Und die Töchter der Töchter gehören weder dem Bund noch der DB AG, sondern, ihr ahnt es schon, den jeweiligen Töchtern der DB AG.